Abwechselnd kommen bei der Roten Fahne ans Ruder Rosa Luxemburg, Jogiches, Thalheimer, Levi, Herzog. Jetzt leitet sie ein ausländischer Zionist Heinrich Süßkind. Heilmann übernimmt die SPD-Partei-Pressekorrespondenz, Herz die der USP, Rosenberg die der KPD. Adolf Braun statt Barke die Parlamentskorrespondenz, die internationale Pressekorrespondenz besorgt ein ungarischer, die polnische ein galizischer Jude Jekzowa, die russische Herr Nachimson. Im Verlag dasselbe Bild. Die Leitung des Vereinigten Dietz- und Vorwärtsverlages übernimmt ein polnischer Jude Jakubowitsch. Herr Seehof macht zusammen mit Laub den Verlag Seehof & Co. für kommunistische Literatur auf. Seehof fliegt dort hinaus und gründet nach einigen Wechselfällen zusammen mit Fräulein Rosalie Wolfstein den KP-Verlag Viva.